Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Sie hören nicht auf, die Welt zu retten. Die Avengers ziehen wieder einmal in die Schlacht um die Kinozuschauer, genauer in den Infinity War. Unterstützt diesmal von diversen Superheldenkollegen aus dem Marvel-Universum. Und unser Kritiker Hartwig Tegler hat dazu seine ganz eigene Meinung. Außerdem stellt er Ihnen Beautiful Day vor, den neuen Film von Joaquin Phoenix, und El Dorado, Markus Imhoffs Reflexion über alte und aktuelle Migrationsströme. Gestern konnten Sie ihn ja dazu im Corso-Gespräch hören. Man kann den Krieg großartig finden, ihn zelebrieren wie im Standard-Superheldenfilm, weil irgendwo droht ja immer der Untergang, die Apokalypse. Das Ende ist nah. Und setzt Bösewicht Thanos fort. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Cool, damit hätten wir das Motiv in Avengers Infinity War, um richtig draufzuhauen, um eben die Menschheit zu retten. Retten vor den Machenschaften des Thanos. Aber da solche Weltenrettung dann doch dauernd so aussieht, als ob jemand für die Computerbildorgien von der Stange immer die gleiche Software benutzt, müssen auch immer mehr Superhelden zur finalen Schlacht auf die Bühne. Es treten hier also auf die üblichen Avengers, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk. Hinzu kommen dann Star-Lord und seine Kumpels aus dem Guardians of the Galaxy-Universum. Na dann, Guardians, nicht vergessen, es wird vielleicht gefährlich, also schön grimmig aus der Wäsche gucken. Dazu Doctor Strange, dazu Spider-Man und T'Challa alias Black Panther und. Das ist auf lustig getuned, auf schlagfertig, auf Kinobezüge. Im nächsten Teil von Avengers werden dann wohl noch die X-Men mitmachen oder die Star Wars-Jungs. Achtung, das nur ein Scherz. Hilflos, der Sprachlosigkeit übertünchen will angesichts der Wiederkehr des Immergleichen. Denn was soll jetzt noch kommen im Leerlauf der Kriegsbilder? Ach, man fühlt sich so alt, wenn man das in einem gewissen Alter sieht, was auch keine Überraschung ist. Früher gab's den Begriff Europudding für Filme, die ihre nationalen und kulturellen Besonderheiten eingebüßt haben. Ich melde jetzt den Begriff Superheldenpudding als Patent an. Avengers Infinity War von Anthony und Joe Russo, enttäuschend. Man kann den Krieg großartig finden, ihn superheldenmäßig zelebrieren oder man kann schmerzhaft zeigen, dass er die Menschen auch nach seinem Ende weiter zerstört. Die Protagonisten, die bei diesem Blick im Kino dann auftauchen, das sind die mit den Kriegstraumata, die wieder zu Hause zu Tötungsmaschinen, Amokläufern oder Killern werden. Martin Scorsese erzählte von einem Vietnam-Veteran in Taxi Driver. Lynn Ramsey erzählt von einem Afghanistan-Veteran in ihrem Film A Beautiful Day. Und wie Robert De Niro seinerzeit den Taxifahrer wie bei einem Ritt auf einer Rasierklinge spielte, so tut es jetzt auch Joaquin Phoenix als Auftragskiller Joe, der Mädchen und Frauen retten will, wie die Tochter des Senators. Ich habe von diesen Etablissements gehört. Minderjährige Mädchen. Senator, wenn sie da ist, hol ich sie raus. McCleary sagt, dass sie brutal sind. Kann passieren. Es ist diese verstörende Intensität und Brutalität bei gleichzeitiger Empathie für seine alte, gebrechliche Mutter, die diese Figur, die Joaquin Phoenix fast unerträglich intensiv spielt, so ambivalent und so spannend fürs Kino macht. Wie lautet der Code der Vordertür? Wie die Schlachtfelder der Vergangenheit nun in ihm weiter toben. Hören Sie, dass Sie mich nicht töten. Und er mit einem Hammer die Welt um ihn herum kaputt zu schlagen sucht. Das ist kaum auszuhalten. Vielleicht sollte man A Beautiful Day als Antikriegsfilm sehen. In Cannes gab es dafür im letzten Jahr den Darstellerpreis für Joaquin Phoenix. A Beautiful Day von Lynn Ramsey. Herausragend. El Dorado war das mythische Goldland, das im 16. Jahrhundert die Conquistadoren in Südamerika suchten. Das Paradies, ihr El Dorado, suchen auch die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommend in Italien stranden. Wenn Sie erzählen von Ihrer Flucht, erzählt seinerseits der Gewerkschafter Raphael in Markus Imhoffs Film El Dorado, dann klinge das für ihn wie bei Dante. Inferno, Purgatorio e Paradiso. Hölle, Fegefeuer, Paradies. Für die Flüchtlinge, sagt Raphael, der sie in ihrem Ghetto am Rande der Tomatenfarmen besucht, ist das hier das Fegefeuer, aber das Ziel, das Paradies, Nordeuropa, die Schweiz, Deutschland. Soweit bekannt, aber wie ist es möglich, diesem Flüchtling ein Gesicht zu geben? Markus Imhof geht zurück in seine Erinnerung. Der kleine Markus 1945 am Schweizer Bahnhof, wo Flüchtlingskinder aus Italien ankommen. Es war schwierig, euch in die Augen zu schauen. Wen nehmen wir? Das Rote Kreuz hatte schon Listen gemacht, damit es nicht wird wie im Hundeheim. Markus Imhof hat eine eindrucksvolle Form gefunden, indem er die Bilder von denen auf den Booten, im Mittelmeer, verwebt mit der Erinnerung an das italienische Flüchtlingsmädchen Giovanna aus dem zerbombten Mailand, das bei der Imhof-Familie Unterschlupf fand. Wegen dir, Giovanna, bin ich auf diesem Schiff. Aber du bleibst auf der anderen Seite. Der Briefwechsel mit Giovanna, vom Filmemacher im Off vorgelesen, blendet über in den ängstlichen Blick der jungen Afrikanerin auf dem Mittelmeer. Die Anonymität der TV-Newsbilder hier schon lange verschwunden. Am Ende ist dieser große essayistische Dokumentarfilm ein leidenschaftliches Plädoyer für Menschlichkeit gegen Fremdenhass. Eldorado von Markus Imhof. Herausragend.